Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Aufnahme ist auch an und damit begrüße ich euch zur 46. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 6. Februar. Wir beginnen mit 4 Minuten Verspätung um 20.34 Uhr. Mein Name ist Baku, ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll steht hier, die liebe Isan, mit der Bitte, dass alle ein bisschen helfen. Anwesend sind der Wolf, der Elder, die Baku, die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten als erstes das Protokoll der letzten Sitzung anzunehmen. Gibt es da Enthaltungen oder Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall, damit haben wir das einstimmig angenommen. Und dann geht's weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Ich fange da mal an. Kreisparteitag Bielefeld, da haben wir schon drüber gesprochen, habe ich ein Orga-Pad angelegt, die Wiki-Seite angelegt und den Einladungstext formuliert. Und Tatjana hatte sich da auch schon bereit erklärt, die Einladung zu verschicken. Ich weiß nicht, ob sie es schon gemacht hat, aber Bielefeld hat auch eine Einladungsfrist von 14 Tagen, das ist also auch nicht so wahnsinnig eilig. Dann habe ich auch den Einladungstext für den Landesparteitag formuliert, die Wiki-Seite aktualisiert, da wir jetzt nur noch einen Tag Landesparteitag haben. Dann habe ich da auch Bescheid gesagt, dass wir halt eben erst am Samstag kommen und dann habe ich Hotel gesucht für Orga und Landesvorstand, da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Am 29. Januar war eine AGÜ-Ersitzung. Dann habe ich die Auflösungen für den Kreisverband Münster und vorsorglich auch für den Kreisverband Bielefeld als sonstige Anträge schon mal gestellt für den Landesparteitag. Dann habe ich mich gestern mit dem Wolf im BBB kurz zusammengesetzt wegen buchhalterischen Gedöns und ansonsten Tickets, Mails, Spams, Kalenderpflege oder das Übliche an Kleinigkeiten. Das war's von mir. Wenn es Fragen gibt zu den Tätigkeitsberichten, machen wir am Ende, wenn wir alle durch sind. Als nächstes ist der Elder dran. Ja, schönen guten Abend erstmal. So von mir aus den vergangenen 14 Tagen die übliche Hintergrund-RT-Arbeit. Auch die Besuche der vergangenen zwei politischen Runden am 28.01. und 4.02. habe ich hier nochmal vermerkt. Da ging es dann auch hauptsächlich nochmal um die Zulassung bzw. Nichtzulassung zur Bundestagswahl und auch jetzt aktuell nochmal am vergangenen Dienstag ging es da unter anderem auch um Umgang, wie wir mit der aktuellen politischen Situation, gerade die im Bundestag uns jetzt vorgeschmissen wurde, wie wir damit umgehen sollen. Dazu kam noch ein bisschen Korrespondenz mit Mitgliedern, ein paar Sachen aus den Tickets heraus, ein Dankesbrief wurde noch verfasst und was ich auch noch im Hintergrund immer wieder mache, ist, ich nenne es hier gerade mal ein bisschen Social Media Hintergrundmusik mit Blockgeräusch, Rhythmus, weil wir auch einige Posts, die auf Social Media kamen, oftmals ein bisschen komisches Kommentar-Dings angezogen hat, was dann auch entsprechend, ich sag mal so, aufgeräumt werden musste. Ja, ansonsten nicht viel weiteres. Danke dir, Elder. Als nächstes wäre der Wolf dran. Nichts Besonderes. Spam gelöscht, Überweisungen gemacht und die Budgetplanung bis 2026 erstellt. Danke dir. Und Isan? Bei mir ist es fast immer der gleiche Text. Tägliches Social-Media-Gedöns mit anschließenden Duschen. Und AGÖA-Arbeit habe ich ein bisschen gemacht. Bei der Sitzung von der AGÖA war ich auch. Protokollvorbereitung, Tickets, Mails, Spams und was sonst noch alles anfiel. Okay, danke dir. Ich denke, dass die Sandra vielleicht noch kommt. Deswegen würde ich den Tätigkeitsbericht erstmal so lassen, wie er ist, und weitermachen mit den Statistiken. Da haben wir Stand heute 1221 Mitglieder, davon stimmberechtigt 402. Sparkassenbestand vom 8. Januar 310,40 €. Dann, danke Wolf, für die Aktualisierung. Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto stand heute 38.528,90 €. Und das Renditekonto Wo wir 200.000 Euro angelegt haben, haben wir schon Zinsen bekommen. 2018 Euro und 3 Cent. Juhu. Ja, das fand ich auch toll. Deswegen habe ich es mal da reingeschrieben. Die bleiben dann automatisch da drauf, ja? Nein, die sind dem anderen Konto bereits gutgeschrieben worden. Ah, okay. Also es bleiben immer die 200.000 stehen und die Zinsen kommen halt auf das normale Girokonto. Okay, gut. VKV-Kontostände stand 16. Oktober, aber kaum Bewegung seitdem findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Gut, wenn es sonst keine Fragen gibt, mache ich einfach mal weiter. Termine am 15. Februar, also nächste Woche Samstag, 12 Uhr, gibt es eine Gegendemo zu einer Nur-AfD-Kundgebung in Düsseldorf. Die Düsseldorfer Piraten sind auch dabei, haben auch einen eigenen Treffpunkt. Ich denke, das wird eine etwas größere Demo, da eben auch Gewerkschaften neben Düsseldorf stellt sich quer dazu aufrufen. Ach ja, und was ich hier gleich noch reinpacke, ist der Link zu unserem Piratenblog-Beitrag. Gut, 23.02. Ist die vorgezogene Bundestagswahl. Am 2.03. sind Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Am 22.03. Hatte ich jetzt vorgeschlagen, 17 Uhr Kreisparteitag Bielefeld. Wenn es da keine Einwände gibt, so hatte ich es in die Einladung geschrieben. Ich denke, mehr als eine Stunde werden wir da auch nicht brauchen. Gut, dann habe ich jetzt 17 Uhr reingeschrieben. Und dann am Sonntag, den 23. März, haben wir unseren Landesparteitag in Bielefeld mit Vorstandswahlen. Am 25. März eine Datenschutzschulung, die der Wilk anbietet, im Wilk Lubatten. Und am 14.09. die Kommunalwahlen in NRW. Haben wir noch bundesweit wichtige Termine? Das ist nicht der Fall. Wenn ihr Stammtische habt, Infostände oder irgendwelche Veranstaltungen, Sitzungen, bitte mal gerne an uns melden. Auf unserer Piratenseite gibt es einen Kalender, also auf der Webseite der Piraten NRW. Und da versuchen wir alle Termine zu sammeln für Menschen, die daran interessiert sind, Piraten mal live zu erleben. Okay, Anträge an den Landesvorstand hatten wir keine. Dann hatten wir zwei Mitgliedsanträge, Ticketnummer 533600 und 534338. Und damit haben wir zwei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Willkommen. Da war eine Lücke zu viel. Gut, Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier etwa? Ja, guten Abend, Kollegen. Folgendes, wir haben die AV-Kommunalwahlen in Duisburg angefangen. Wir haben Duisburg schon mit Robert Pahl gewählt und Dirk und den Kurt in Meidrich und Stadtmitte. Die Wahlen sind, dann ist die Versammlung unterbrochen worden. Wir machen dann weiter. Dies wird dann am Samstag in der Pommesbude besprochen. Das dann dazu. Dann war ich, kann ich es einfach mal sagen, im Landeswahlausschuss. Dort habe ich mir dann die Abfuhr eingeholt, habe nochmal die Umstände dargestellt wegen den Unterschriften, auch die, wie der Landesverband die sammeln musste. Habe ich mir aber so einfach erlaubt, hat aber nichts gebracht. Wir beide sind dann abgelehnt worden in Düsseldorf. Bin dann auch wieder brav nach Hause gefahren. Und das war es einem großen Ganzen. Zweitens, ich wollte jetzt die Kartuschen bestellen, aber allerdings im Internet und zwar auf meinen Namen. Kann ich das machen? Weil da steht ja dann mein Name drauf. Weil da kann ich ja nicht vor Ort machen. Die kostet ja vor Ort ein halben Geld. Du meinst Druckerkartuschen? Ja, die wollte ich im Netz auf meinem Namen bestellen, bei dem Tintbooks, wo ich die zuletzt bestellt habe. Ja, ist ja kein Problem. Hast du denn schon einen Finanzantrag, den du noch hast, oder darfst du noch einen neuen machen? Ich nutze den vom Februar, weil da passt da Geld rein, weil Ende Monat ist der Monat rum und dann habe ich schon mal die Kartuschen und die 500 Blatt Papier und dann ist er vorläufig abgefrühstückt. Nee, ich meinte, ob du noch einen Finanzantrag offen hast oder ob du noch einen Finanzantrag dazu machen musst. Nee, ich habe noch einen Finanzantrag offen, passt auch mit dem Geld. Gut. Okay, dann mach ich auf meinem Namen im Internet, ne? Genau, und dann schickst du uns eine Abrechnung und dann kriegst du das Geld zurück. Die Rechnung von dem Internetprovider, mehr kann ich ja nicht machen, ne? Ja, dazu so ein Ausgabenformular, ne? Ja, kein Problem, danke. Gut, wenn wir sonst nichts weiter haben, Bundestagswahl, ja, 23.02. Gibt eine Orga-Seite, Wiki. Da ist soweit auch alles dokumentiert. Dann haben wir hier noch die Kommunalwahlen. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nichts Neues. Okay, Vernetzung, da gibt es auch nichts Neues. Da gibt es noch nichts, nein. Okay. Tatjana schreibt gerade, dass sie die Einladung für den Kreisvertreter in Bielefeld rausgeschickt hat. Wunderbar, haben wir da eine Sache unter erledigt. Gut, sonstiges Wichtiges. Landesparteitag. Ich habe da mal das Orga-Pad reingepackt. Ich habe auch schon kurz, eigentlich wegen anderer Sachen, mit dem Daniel gesprochen. Ich hatte das Hotel angefragt, wo wir das letzte Mal waren. Ich wollte eigentlich auch das Leger Express noch anfragen, aber der Wolf hat Tatsachen geschaffen und die Proforma-Rechnung bezahlt. Das heißt, wir werden wieder im B&B sein. Ich habe schon ein paar Leute eingetragen, von denen ich weiß, dass sie Zimmer brauchen. Wolf hat schon gesagt, er braucht kein Zimmer. Weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Ja, ich gehe davon aus, dass ich zu den Leuten gehöre, die Proforma eins brauchen. Proforma? Oder auch in wirklich? Also ich hab ein Doppelzimmer für euch. Okay, ja. Ich wusste nicht, ob ich mich jetzt hier melden muss oder nicht, weil ich gehe einfach mal davon aus, dass es bekannt ist. Ich darf ergänzen, wenn ich am Samstag nicht komme, bedeutet das nicht, dass ich am Sonntag nicht teilnehme. Ich komme halt bloß erst am Sonntag. Okay, okay, LAFO ist jetzt ja auch, die Sandra hatte ich schon mal eingetragen. Das würde ich mir nochmal rückbestätigen lassen. Aber so wie es aussieht, werden wir wohl keine 10 Einzelzimmer brauchen. Für die Technik ist schon der Daniel und der Lars drin. Wir müssen bis 14 Tage vorher Bescheid sagen, wenn wir nicht alle Zimmer brauchen. Von daher, wenn euch sonst niemand einfällt, der mit Orga macht oder so, ich weiß noch nicht, mit AG Schnittchen, ob wir da den Grumpy wieder gewinnen können. Ansonsten könnte ich auch auf die Wiki-Seite schreiben, dass wir noch ein paar Einzelzimmer übrig haben, aber wir müssen halt dran denken, die wir nicht brauchen, dann auch zurückzugeben. Gut, also euch fällt momentan auch niemand ein, so aus dem Orga-Bereich, ne? Nee, und Versammlungsleitung macht der André, ja? Ich denke vermutlich ich. Der André macht meistens Wahlleitung. Ja, genau. Oder das ist ja auch der Hauptjob, ne, bei Vorstandswahlen. Sorry, Ella, ich möchte das jetzt. Ich wollte jetzt nicht sagen, dein Job ist geringer. Aber der Wahlleiter hat dann schon ordentlich zu tun bei Vorstandswahlen. Ja, doch. Also ich will auch seine Arbeit wirklich nicht schmälern. Also die Wahlleitung hat bei so Vorstandswahlen immer am meisten zu tun. Das ist tatsächlich so. Okay, Sandra wird wohl AG Schnittchen machen und das, denke ich, muss jetzt nicht großartig im Vorfeld besprochen werden, weil das machen wir einfach genauso wie beim letzten Mal auch. Das Einzige, was wir uns nochmal überlegen müssten, sind Getränke, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Also mir fällt jetzt momentan nichts ein, was wir da noch besprechen sollten, außer Isan, du hattest Kandidierende noch reingeschrieben, ne? Ja, weil ich denke, wir müssen uns auch mal überlegen, wen wir fragen wollen und wer überhaupt kandidiert. Ja, also ein Appell an uns alle, uns zu überlegen, wen man noch ansprechen könnte. Okay, dann hatte ich eben gesehen noch Ticket 534271 vom Wolf, Budgetplanung 24 bis 26. Wolf, da wolltest du uns ganz sicherlich was zu erzählen. Ja, das ist im Prinzip daraus entstanden, dass du bei der letzten Sitzung gemeint hättest, ob ich dann nicht mal rechnen könnte, was denn für die Kommunalwahl zum Beispiel zur Verfügung steht, was man dafür einplanen sollte. Und auf der Basis bin ich dann mal hingegangen und habe gedacht, eine Budgetplanung gehört zur Schatzmeisterei eigentlich ohnehin dazu. Und habe mal die vorhandene Budgetplanung weitergeschrieben bis 2026. Die möchte ich nämlich auch bei der abschließenden Kassenprüfung noch vorlegen können und habe da ein paar Prämissen eingearbeitet. Ich hatte euch das im Vorfeld ja schon geschickt und danach würde ich sagen, stehen für die Kommunalwahl zur Verfügung maximal natürlich 150.000 oder so, aber das macht keinen Sinn, wenn man sich auch noch das Geld für die Landtagswahlen, die ja 2 Jahre später kommen, reservieren möchte. Mein Vorschlag wäre, dass man für 2025 für die Kommunalwahl halt noch um die 35.000 bis 50.000 Euro einplant, was genügend überlassen würde, um die laufenden Kosten in 2026, das sind keine Wahlen, da sollte man aber weiterhin Kampagnen machen, damit nicht die Bevölkerung nur immer zu den Wahlen von den Piraten hört und dann halt noch was übrig ist für die Landtagswahl danach. Den Verlauf habe ich mal so aufgeführt, also selbst wenn man irgendwas um die 35.000 Euro für die Kommunalwahl mit einplant und dazu rechnet, dass wir noch die Hälfte von dem Rechtsgutachten hinsichtlich der Kommunalwahlrechtsreform zahlen müssen, dann haben wir zwar ein Minus im laufenden Jahr, können aber für 35.000 bis 50.000 durchaus Wahlkampf machen, haben dann immer noch irgendwas um die 150.000 auf dem Festgeldkonto und noch Geld übrig, was wir dann für das laufende Geschäft nehmen können. Und für 2026 sollten die laufenden Kosten irgendwo im Bereich von 30.000 liegen. Ein Teil wird gepuffert durch immer noch reinfließende Mitgliedereinnahmen und natürlich auch über die Zinsen, die halt reinkommen. Wir haben ja heute die Meldung der Festgeldzinsen drin. Das sind bei 200.000 sind es irgendwas um die 6.000 pro Jahr. Das wird natürlich was weniger werden, wenn wir Kommunalwahlkampf gemacht haben. Sollte aber dann, ich habe euch die Entwicklung hier geschickt, dazu führen, dass man Ende 25 und Ende 26 noch einen Restbestand von irgendwas um die 150.000 übrig hat. Sollte man sich also leisten können. Ja, das war's. Ja, erstmal vielen Dank. Das sieht sehr aufwendig aus. Ich habe da eine Frage. Also 24 ist ja im Prinzip abgelaufen. Also hier steht jetzt Budget. Ist das jetzt noch irgendwie das alte Budget oder sind das schon die tatsächlich angelaufenen Kosten? Nein, das ist immer noch Budget. Allerdings schon abgeglichen mit dem, was im Jahr gelaufen ist. Die Ist-Zahlen habe ich erst, wenn die Buchhaltung durch ist. Okay. Bei Ausgaben für Wahlkämpfe, da stehen 16.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit plus knapp 4.000 Euro Reisekosten. Daneben steht EU-Wahlkampf plus Kommunalwahlkampf. Kommunalwahlkampf auf keinen Fall. Wahrscheinlich Bundestagswahlkampf, ne? Korrekt. Erste Ausgaben für Bundestag, aber viel dürfte das nicht gewesen sein. Also da hier ist ein reiner Schätzwert drin. Ne? Ja. Zum einen haben wir ja mit dem Bund was gegeben, eingekauft und 15.000 ist wahrscheinlich sogar noch hochgegriffen. Ja, weil Budget hatten wir ja mal gemacht, über 30.000 Euro. Und ich habe ein Pad damals über diese Kosten, die uns da entstanden sind im Europawahlkampf, gemacht. Warte mal. Da ist der Link zu dem Pad. Das waren nämlich insgesamt, selbst wenn man jetzt noch die 500 Euro dazu nimmt, die wir an Brandenburg gegeben haben, im Wahlkampf waren das keine 5.500 Euro, die wir ausgegeben haben. Deswegen hatten mich diese 16.000 jetzt gewundert, weil es A nicht das Budget ist und B nicht das, was wir eigentlich ausgegeben haben. Und die Reisekosten unter Wahlkämpfen verstehe ich jetzt auch nicht wirklich. Aber ja gut, das ist wahrscheinlich so gebucht worden, ne? So, wo immer mich Mumble hingeschlitscht hat. Sorry, habt ihr das überhaupt gehört, was ich gerade gesagt habe? Nee. Dachte ich mir. Also es ist immer noch vorkalkulatorisch, weil die endgültigen Ist-Werte haben wir erst, wenn die Manuela im Prinzip die Daten, die auch der Martin schon gebucht hatte, im Prinzip finalisiert hat. Ich erwarte das irgendwo im März, April oder so. Wir haben tatsächlich auch anders als kalkuliert etwas mehr Geld auf dem Konto gehabt, weil wir haben ja 200.000 und das Konto hat zum Jahresende irgendwas um die 30.000 Bestand gehabt. Also für das laufende Jahr 2025 sogar eine etwas bessere Ausgangsposition, sodass ich denke, dass die Empfehlung mit den 35.000 bis 50.000 für die Kommunalwahl schon solide gegriffen ist. Ja, das ist doch eine Summe, mit der man arbeiten kann. Wir müssten uns halt dann mal zusammensetzen und überlegen, wie wir das Geld in Anführungsstrichen anbieten. Also wer bekommt das Geld und unter welchen Bedingungen und so. Und dann sagtest du ja, dass wenn wir das vom Renditekonto nehmen müssen, so sieht es ja ein bisschen aus mit der Summe, dann muss das ja auch ein paar Wochen Voraussicht geplant werden, ne? 4 Wochen. Also wir müssen 4 Wochen vorher Bescheid sagen, dass wir, was ich, 50.000 oder 35.000 aufs Konto transferieren. 35 würden eigentlich dicke reichen, weil wenn man das mal vergleicht, seit wir das begonnen haben mit dem Konto, ist der Kontostand relativ konstant zwischen 30 und 40.000, sodass ja, also ob wir wirklich die 50.000 vom Renditekonto runterheben müssen oder ob da nicht auch 35 tun und der Rest aus dem laufenden Konto gedeckt wird, würde ich mal sagen, sollte eigentlich reichen. Ja, und vielleicht muss man das ja nicht alles auf einmal abbuchen. Man könnte ja auch erstmal irgendwie 15.000 sich rüberholen und dann mal gucken, wie groß die Nachfrage ist und dann den Rest später, weil zurück an das Renditekonto geht das nicht mehr hinterher, ne? Also wenn wir jetzt 50.000 wegnehmen und feststellen, dass wir nur 30 brauchen, können wir nicht die 20 wieder auf das Renditekonto packen zu den Konditionen, oder? Doch, das sollte möglich sein. Kann ich aber gerne bei der Bank nochmal fragen. Okay, sollen wir dann in 14 Tagen uns mal NÖ hinsetzen und überlegen, wie wir das Geld dann verteilen, unter welchen Konditionen? Ja, können wir machen. So, gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Galt das jetzt zusammensetzen für alle oder nur zwischen dir und Wolf? Für alle. Ah, alles klar. Okay, wenn es dann sonst dazu keine Fragen oder Meinungen mehr gibt, dann sind wir quasi auch schon am Ende unserer Sitzung. Haben wir NÖ heute? Das ist nicht der Fall. Prima, dann können wir heute mal richtig früh Feierabend machen. Dann kündige ich noch an, dass wir selbstverständlich in 14 Tagen wieder eine Vorstandssitzung haben. Das ist der 20. Februar 2025. Das ist wieder ein Donnerstag. Und wir treffen uns auch wieder um 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Und wenn jetzt keiner mehr schreit, beende ich die Sitzung um 21.01 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank.